Guten Abend, meine Damen und Herren. Gemini 6 hat eine nahezu perfekte Landung vollbracht. Das Raumschiff ist fehlerlos und ohne Zwischenfälle um 16.29 Uhr gelandet. Knapp 18 Kilometer von dem Flugzeugträger Last entfernt. Das Abfeuern der Bremsraketen erfolgte planmäßig. Die Bremsfallschirme öffneten sich zur vorgesehenen Zeit. Da das Raumschiff in einer so geringen Entfernung vom Flugzeugträger WASP gelandet ist, zogen es die Astronauten Walter Schirra und Thomas Stafford vor, die Kapsel nicht zu verlassen, sondern abzuwarten, bis der Flugzeugträger sie erreicht und sie mit der Kapsel direkt an Bord gehoben werden können. Gemini 6 ist das erste der beiden Raumschiffe, die nach dem gestrigen Rendezvous zur Erde zurückgekehrt ist. Gemini 7 folgt am Sonnabend. Über die Bedeutung dieses Rendezvous nun George Kahler. Fünf Worte aus dem Weltraum, heruntergefunkt zur Erde aus dem Raumschiff Gemini 6. Das war die erste klare, unzweideutige und mit großer Begeisterung von den Bodenstationen aufgenommene Information, dass das geplante Rendezvous der beiden Raumschiffe Gemini 7 und 6 tatsächlich geglückt war. Die fünf Reste, we are 120 feet apart and sitting. Wir sind 36 Meter voneinander entfernt und sitzen beisammen. Der Ausdruck sitzen beisammen von zwei Raumschiffen, die mit rund 28.000 Kilometer Stundengeschwindigkeit die Erde umkreisen, dürfte vielleicht für uns Erdenkinder etwas grotesk anmuten. Aber im Weltraumjargon bedeuten sie nichts anderes als die Tatsache, dass zwei Raumschiffe, die mit der gleichen Geschwindigkeit nebeneinander um die Erde fliegen, relativ genommen, das heißt im Verhältnis zueinander, bewegungslos sind. Inzwischen wissen wir, dass diese Funkmeldung nur die erste Phase eines langen, meisterhaften Rendezvous-Manövers war. Wir wissen, dass die beiden Raumschiffe sich kurz darauf bei diesem Rendezvous so intim, wie es beim Weltraum, stell dich ein, nur möglich ist, nahe gekommen sind. Das heißt, bis zu 1,5 Meter. Dass sie sich gegenseitig aus dieser unglaublich kurzen Entfernung sehen, zulachen und zuwinken konnten. Und sachliche und amüsante Ansichten miteinander austauschten, genauso wie sie es vor dem Start der beiden Raumschiffe 300 Kilometer tiefer auf der Erde auf Cape Kennedy täglich gewohnt waren. Und es ist inzwischen auch eine historische Tatsache in der Geschichte der erst vierjährigen bemannten Raumfahrt geworden, dass die beiden Astronauten Frank Borman und James Lovell von Gemini 7 und die Gemini 6 Astronauten Walter Schirra und Thomas Capord noch 3,5 Erdumkreisungen, das heißt circa 5,5 Stunden lang zusammen dicht beieinander Informationen flogen und damit bewiesen, wie vorzüglich sie ihre Raumschiffe manövrieren konnten. Gemini 7 und Gemini 6 flogen bei diesem Formationsmanöver mal Seite an Seite, mal umeinander herum, mal war das eine Raumschiff über dem anderen und mal umgekehrt. Bei diesem, wie bereits erwähnt, intimen Weltraum-Rendezvous ist es aber zu einem tatsächlichen physischen Kontakt der beiden Raumschiffe nicht gekommen. Denn ein sogenanntes Docking-Manöver, das heißt eine Berührung und Zusammenkuppelung der beiden Raumschiffe, war bei diesem ersten Rendezvous im Flugplan nicht vorgesehen. Aber wie der Direktor der NASA-Weltraumbehörde für bemannte Raumfahrt, George Müller, feststellte, bietet das Docking- oder Zusammenkuppelungsmanöver weniger Schwierigkeiten als das weitaus kompliziertere Rendezvous-Manöver. Und er konnte in dieser Hinsicht von keiner größeren oder in diesem Falle wörtlich höheren Autorität bestärkt werden als von Astronaut Walter Schirra, der aus seinem Raumschiff Gemini 6 300 Kilometer hoch über der Erde herunterfunkte, wir würden keinerlei Problem mit einem Docking haben. Wenn also das Rendezvous zwischen Gemini 7 und Gemini 6 eine Meisterleistung ersten Ranges war, so handelte es sich dabei aber in keiner Weise nur um eine sensationelle Weltraumakrobatik. Sowohl das Rendezvous-Manöver wie das Formationsfliegen war die erste entscheidende Phase zur systematischen Erfüllung des amerikanischen Apollo-Mondforschungsprogrammes und insbesondere des Planes, noch möglichst Ende der 60er Jahre ein Astronautenteam auf der Mondoberfläche landen zu lassen. Denn das Kernstück dieses Projektes ist es ja, ein Apollo-Raumschiff mit drei Astronauten zum Mond zu senden. Von diesem Mutterschiff soll dann ein Team von zwei Astronauten in einer besonderen Mondlandungskapsel auf die Mondoberfläche zu einem kurzen Aufenthalt heruntergelassen werden, während das Mutterschiff weiter den Mond umkreist und auf die Rückkehr des Landungsteams wartet. Nach Beendigung ihrer Mission sollen sich dann die beiden Landungsastronauten in ihrer Mondkapsel, die mit Rückstoßraketen versehen sein wird, wieder in die Nähe des Mutterraumschiffes schießen, sich mit ihm dicht und fest zusammenkuppeln und dann zusammen wieder zur Erde zurückfliegen. Mit anderen Worten, in wenigen Jahren sollen wir also in der Nähe des Mondes ein Rendezvous und ein Dockingsmanöver erleben, für das die beiden Raumschiffe Gemini 7 und Gemini 6 Mittwoch, den 15. Dezember, die erste praktische Pionierarbeit geleistet haben. Inzwischen ist Gemini 6 mit den Astronauten an Bord des Flugzeugträgers WASP gehoben worden. Die amerikanische Presse ist natürlich voll von Betrachtungen über die Bedeutung des Gemini-Treffens im Weltraum und manchmal scheint es geradezu, dass die Artikelschreiber Schwierigkeiten haben, die richtigen Worte zu finden, um ihrer ganzen Bewunderung dafür Ausdruck zu geben, was sich da im Weltraum abgespielt hat. Unglaublich, epochal, fantastisch, schreibt die sonst mit Superlativen sparsame Washington Post. Und dabei ist das nur ein Vorläufer für noch größere Wunder, bemerkt das Blatt. Das Zeitalter des Weltraums beginnt sich zu entfalten, mit all seinem Drama und all seiner Glorie. Plötzlich fangen wir an zu merken, so schreibt die Baltimore Sun, und nicht ohne einige Erschütterung, dass die erste Epoche der Raumwissenschaft schon fast vorüber zu sein scheint. Die nüchterne und streng sachliche New York Times drückt das so aus. Man braucht die mathematischen und physikalischen Probleme keineswegs ganz zu verstehen, und wer versteht sie schon, um zu erkennen, wie ungeheuer kompliziert die Probleme waren, die gelöst werden mussten, um das Treffen im Weltraum zustande zu bringen. Man vergisst dabei nicht die große Rolle, die die vier Astronauten selbst bei dem neuen Experiment gespielt haben. Dieser Flug, mehr als alle bisherigen Flüge, schreibt die New York Herald Tribune, ist ein Triumph des Menschen. Die Männer in Gemini 6 und 7 sind wirkliche Pioniere, die entscheidend dabei mitarbeiten, die menschlichen Fähigkeiten auf eine höhere Stufe zu bringen. Aber nicht alles ist Jubel. Die Presse verbindet vielfach mit der Bewunderung für das Rendezvous im Weltraum Betrachtungen darüber, was hier unten auf Erden geschieht.